Zwölftes Kapitel, gelesen von Schalkmar. Der Diakon lief von einem Steinmetz zum anderen, bis schließlich seine Wahl auf den allerschlechtesten, einen Mühlsteinfabrikanten namens Popegen fiel. Zwei deutsche Steinhauer hatten den Diakonen hellen Zorn versetzt, weil sie immer wissen wollten, ob der Maßstab es gestatten werde, eine so große Pyramide aufzubauen, wie der Diakon sie haben wollte, der die Fläche einfach durch Schritte und die Höhe mit dem vorgestreckten Armen bezeichnete. Meister Popegen, als biederer Russe, verstand ihn besser. Sie maßen alles nach Schritten und mit ausgestreckten Armen ab und schlossen einen mündlichen Vertrag, den sie durch Handschlag besiegelten. Damit war die Bestellung gemacht und der Bau der Pyramide begann. Apilla sah zu, wie man die riesigen Steine schob, wendete und kletterte und war über ihre Dimensionen entzückt. Ohne Maßstab ist viel besser, sagte er. Wie es uns passt, so bauen wir's. Der russische Meister Popegen stimmte ihm durchaus bei. Duganow ließ sich von Apilla über die Fortschritte der Arbeit Bericht erstatten und widersprach ihm weder noch stritt er mit ihm. Er suchte den Recken durch das Denkmal bei Laune zu erhalten, wie man einem betrübten Kind ein Spielzeug gibt. Nach einer Woche war sowohl die Pyramide als auch die Inschrift fertig. Und der Diakon kam zu Duganow und bat ihn, das Wunderwerk seiner schöpferischen Fantasie in Augenschein zu nehmen. Es erwies sich als furchtbar breite, etwas blattgedrückte Pyramide mit einem Kreuz oben und je einem großen, holzgeschnitzten, vergoldeten Cherub an den vier Ecken. Duganow betrachtete das Monument. »Das lebt«, sagte er, und der Diakon war beglückt. Die Pyramide wurde auseinandergenommen und ihre Teile auf 9 Schlitten nach Stargorod geschafft. Auf dem 10. Schlitten aber, der die Karawane beschloss, saß Apilla selbst, zusammengekauert in einem speckigen Schafpelz zwischen den 4 goldenen, in Matten gewickelten Cherubim. Er war noch immer ganz entzückt von der Herrlichkeit des Denkmals, aber in dieses Entzücken mischte sich eine gewisse Unruhe. Er fürchtete, es könnte jemanden einfallen, an seiner Pyramide Kritik zu üben, an dieser einzigartigen Schöpfung seines Geistes und Geschmacks, dem Zeugnis seiner Ergebenheit und Liebe zu dem entschlafenen Savelisch. Um dem zu entgehen, beschließ Apilla den Aufbau möglichst im Geheimen zu bewerkstelligen. Als er der Herr Stargorod erreicht hatte, ging er nachts nur zu Zacharie und erzählte ihm von allen Schwierigkeiten, die er bei der Herstellung der Pyramide zu überwinden gehabt hatte. Es gelang dem Diakon aber nicht, unbemerkt das Monument zusammenzustellen. Die auf den Schlitten lagernden Teile der Savelisch-Pyramide erregten gleich am nächsten Morgen allgemeines Aufsehen. Die sich scharenweise herandrängenden Städter interessierten sich besonders für die unter den Matten hervorblickenden Arme und Flügel der vergoldeten Cherubim. Die Bieleute stritten heftig über die Frage, was das wohl für Engel sein mochten, silberne oder vergoldete. Silber und vergoldet und von innen mit Brillanten gespickt, erklärte Apilla und trieb die Mitbürger auseinander, die sich um die Arbeiter drängten. Auch die feinen Herrschaften ärgerten den Diakon. Diese schien ihm eigens zum hämischen Kritteln gekommen zu sein. Der sonst so wenig selbstbewusst und ehrgeizige Apilla wurde in seiner wachsenden Reizbarkeit zuletzt ganz unerträglich. Er konnte kein Wort über Davarosso mehr ruhig anhören. Gar wenn man den Seligen lobte, geriet er in Wut. Er fand all und jedes Lob unangebracht. »Was gibt's denn da zum Lob?« sagte er zu Benefktau. »Ihr seid Menschen nicht übel, ein leichtsinniger Mensch«, sagte Sachar. »Reihe von ihm, wie man von Milch redet, wenn man eine Kuh gesehen hat.« »Habe ich denn etwas Schlechtes über ihn gesagt?« »Man soll überhaupt nicht von ihm reden. Die Zeit ist nicht danach, über die Glaubensstarken zu streiten.« Gegen andere war Apilla noch viel schroffer als gegen Benfektao, und als nach und nach alle durch seine Empfindlichkeit abgestoßen ihn zu meiden anfingen, geriet er immer mehr unter die Herrschaft eines Gedankens: der Vergänglichkeit alles Irdischen und des Todes. »Sagt, was ihr wollt«, philosophierte er. »Das ist doch keine Kleinigkeit, plötzlich so hinzusterben und dann, Gott weiß, wo einem ganz anderen Ort wieder zu sich zu kommen.« »Darüber hast du noch Zeit genug nachzudenken«, tröstete ihn Zacharie. Du stirbst nicht so bald. Was heißt das, also Harry? Aus deinem Körperbau und dann hast du solche Ohren, so feste. Was ist das Dumme, wenn du Ohren betrachtest? Da brauchst du in 100 Jahren nicht zu sterben. Man müsste mich rein mit einem Knüppel totschlagen. Aber wisst ihr, das hängt doch auch von der Fantasie ab. Und deswegen muss der Mensch auch daran denken. Und endlich verfiel der Diakon eine ganz trübe Hypochondrie, die auch den anderen nicht entging. Man fing an zu reden, dass er sich den Tod herbeirufe. Herr Probst Granzanski besuchte den Diakon und machte ihm Vorwürfe wegen seines freiwilligen Exils. Er sagte, es wäre unvernünftig, die Menschen zu fliehen. Killer aber erwiderte ihm ruhig. Ein Vernünftigen sucht er jetzt vergebens. Der liegt im Grabe. Dem Arzt Bukowkin, den der Diakon einst beim Baden untergetaucht hatte und der trotzdem sein guter Freund geblieben war und jetzt zu ihm kam, ihn zu trösten und ihm einzureden, er sei krank und müsse sich Ärzte behandeln lassen, erwiderte Abkiller. Du hast recht, mein Bester. Alle meine Gedanken gehen durcheinander. Ich grübe, ich weiß selber nicht worüber. Und immer quält mich was. Weißt du? Abkiller zog die Brauen zusammen und schloss im Flüstertone. Die Heimsucht. Nun ja, man nennt das erhöhte Sensibilität, Reizbarkeit. Reizbarkeit, das ist. Alles trägt mich, weißt du. Es ist so, als ob ein Pfahl in meiner Brust stecke. Und nachts sitze ich da und weiß lange nicht, weswegen ich mich quäle und weine. Da trat unerwartet ein Ereignis ein, das den Diakon aufrüttelte. Der Tod des Zwerges Nikolai Afanasjewitsch. In seinem Testament hatte er verfügt, dass Vater Sachari und Abkiller ihm das letzte Geleit geben sollten. Jeden von den beiden hatte dafür 5 Rubel im Bar, 2 Paar selbstgestrickte Strümpfe und eine baumwollene Nachtmütze hinterlassen. Als man vom Begräbnis nach Hause ging, schien der Diakon heiterer als sonst. Er scherzte sogar. Seht ihr wohl, meine Liebe, wie er unsere Gemeinschaft auflöst, sagte er. Einen nach den anderen holt er sich. Nun ist auch Nikolai Afanasjewitsch hin. Und dann kommt die Reihe an mich und Vater Sachari. Abkiller täuschte sich nicht. Als er seinen Besuch erwartete, stand er, der milde und unüberwindliche, schon hinter ihm und breitete seinen kühlen Flügel über ihn. Die Chronik muss eingehend über die letzten Taten des Recken Abkiller berichten. Und diese Taten waren seiner durchaus würdig und gaben ihm die Möglichkeit, auf seine eigene, ganz besondere Weise die Fahrt nach dem jenseitigen Ufer des Lebensmeeres anzutreten. Ende des 12. Kapitels. Gelesen von Schalkmar.